Erster Petrus und Johannes gehen zum Tempel. Es ist die Zeit zum Beten, am Nachmittag. Zweiter, ein Mann kann nicht laufen, seit er geboren ist. Jeden Tag bringen ihn Leute zum Tempel. Er sitzt dort und bittet die Leute um Geld. Dritter, der Mann sieht Petrus und Johannes. Er bittet sie um Geld. Vierter, Petrus und Johannes sehen ihn an. Petrus sagt, schau uns an. Fünfter, der Mann schaut sie an. Er denkt, er bekommt Geld. Sechster, Petrus sagt, ich habe kein Gold und Silber. Aber ich gebe dir, was ich habe, im Namen von Jesus Christus, geh. Siebter, Petrus nimmt den Mann an der Hand und hilft ihm aufzustehen. Sofort werden seine Füße stark. Achter, der Mann springt auf und steht. Er geht umher. Er geht mit Petrus und Johannes in den Tempel. Er springt und lobt Gott. Neunter, alle Leute sehen, wie er herumgeht und Gott lobt. Zehnter, sie erkennen ihn. Er ist der Mann, der immer am Tempel saß und um Geld bat. Sie sind sehr überrascht und freuen sich über das, was passiert ist. Elfter, der Mann hält Petrus und Johannes fest. Viele Leute kommen zu ihnen. Sie sind alle sehr aufgeregt. Zwölfter, Petrus sieht die Leute und sagt, Israeliten, warum seid ihr so überrascht? Warum schaut ihr uns an? Denkt ihr, wir haben ihn durch unsere Kraft geheilt? Dreizehnter, der Gott von Abraham, Isaak und Jakob, der Gott unserer Vorfahren, hat Jesus geehrt. Ihr habt Jesus an Pilatus gegeben. Pilatus wollte ihn freilassen, aber ihr habt ihn verleugnet. Vierzehnter, ihr habt den heiligen und gerechten Jesus verleugnet. Ihr wolltet lieber einen Mörder freilassen. Fünfzehnter, ihr habt den getötet, der das Leben gibt. Aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Wir haben das gesehen. Sechzehnter, wir haben an Jesus geglaubt. Jesus hat diesen Mann geheilt, den ihr seht und kennt. Durch den Glauben an Jesus ist er gesund geworden. Ihr alle habt es gesehen. Siebzehnter, Brüder, ich weiß, dass ihr das nicht wusstet. Auch eure Anführer wussten es nicht. Achtzehnter, aber Gott hat damit erfüllt, was er durch die Propheten gesagt hat, der Christus muss leiden. Neunzehnter, ändert euer Leben und kommt zu Gott zurück. Dann werden eure Sünden weggenommen. Zwanzigster, dann wird der Herr euch neue Kraft geben. Er wird Jesus schicken, den er für euch bestimmt hat. 21. Jesus muss im Himmel bleiben, bis Gott alles neu macht. Das hat Gott schon immer durch seine heiligen Propheten gesagt. 22. Moses hat gesagt, der Herr wird einen Propheten wie mich schicken. Ihr sollt auf ihn hören, auf alles, was er sagt. 23. Wer nicht auf diesen Propheten hört, wird nicht mehr zu Gottes Volk gehören. 24. Alle Propheten, von Samuel an, haben von dieser Zeit gesprochen. 25. Ihr seid die Kinder der Propheten. Gott hat einen Bund mit euren Vorfahren gemacht. Er sagte zu Abraham, durch deine Familie werden alle Menschen auf der Erde gesegnet. 26. Gott hat zuerst euch Jesus geschickt. Er will euch segnen, indem er euch hilft, eure bösen Taten zu lassen.